amüsant, denn hier sind die Karten und Würfel verbannt. Bei Frau von Zypressenburg in so Allee, da bullig den Mosenmann nur und den Tee, und den Tee, und den Tee. Wie kommen, meine Herren und Damen? Sie befinden sich allerseits. Danke, sehr. Danke. Oh, ist nicht gefällig, Platz zu nehmen? Ich komme vielleicht ungelegen. Wie gerufen? Mein neuer Sekretär. Monsieur Titus, nehmen Sie Platz. Dieser Herr wird Ihnen in der nächsten Soiree meine neuesten Memoiren vorlesen. Schade, dass die gnädige Frau nichts fürs Theater schreibt. Oh, wer weiß, was geschieht. Es kann sein, dass ich mich nächstens versuche. Ich höre, es soll unendlich leicht sein. Es geht alles wie geschmiert. Ja, ich für meinen Teil hätte eine Leidenschaft, eine Posse zu schreiben. Ja, warum tun Sie es denn nicht? Ja, mein Witz ist nicht in der Verfassung, um etwas Lustiges damit zu verfassen. So schreiben Sie eine traurige Posse. Auf einen düsteren Stoff nimmt sich der matteste Witz noch recht gut aus, so wie auf einem schwarzen Samt die matteste Stickerei noch effektuiert. Aber was Trauriges kann man doch keine Posse heißen. Nein, wenn in einem Stück Dreieck Spaß und sonst nichts als Tote, Sterbende, Verstorbene, Gräber und Totengräber vorkommen, das heißt man jetzt ein Lebensbild. Ach, das habe ich noch nicht gewusst. Ist auch eine ganz neue Erfindung, gehört in das Fach der Haus- und Wirtschaftspolitik. Poesie. Also lieben Sie die Rührung nicht? Oh ja, aber nur, wenn sie einen würdigen Grund hat. Und der findet sich nicht so häufig. Drum kommt auch eine große Seele langmächtig mit einem Schnupftüchel aus. Dagegen brauchen die kleinen, guten Ordinari-Seelen ein Dutzend Fazinetterln in einer Komödie. Was sagen Sie zu meinem Sekretär? Herr Gnaden, ich bitte um Verzeihung, dass ich... Verdammt! Euer Gnaden, ich kann's nicht glauben, dass Sie mich aus dem Dienst geben. Ich hab ja nichts getan. Ich bin über die Gründe, die mich dazu veranlassen, keine Rechenschaft schuldig. Übrigens... Aber was ist denn das? Der hat blonde Haare. Gehen Sie die Haare meines Sekretärs an. Hinaus! Nein, das kann nicht sein. Ich habe ihr gesagt, was die Mama befohlen. Ich bin des Dienstes entlassen. Aber doch nicht im Ernst, Eva. Euer Gnaden, das hätte ich mir nie gedacht. So ganz ohne Grund. Ja, was hat sie denn verbrochen? Die Haare des Herrn Sekretärs sind daran schuld. Wie lächerlich. Das ist nicht der Grund. Übrigens, was sagen Sie zu der Närrin? Sie behauptet, er wäre schwarz. Nun frage ich Sie, ist er blond oder nicht? Er ist schwarz. Ja, das sage ich auch, er ist schwarz. Und ich sage, er ist nicht schwarz und nicht blond. Was denn? Er ist rot. Rot? Jetzt nutzt nichts mehr. Herunter mit der Perücken. Ja, ich bin rot. Na? Ja, was ist denn? Ach, wie abscheulich er aussieht. Und der rote Ruhm hat mich heiraten wollen? Er ist ein Betrüger, der meine treuesten Diener bei mir verleumdete. Fort, hinaus, oder meine Bedienten sollen... Aber wozu der Zorn überweibt sie? Ich gehe. Hinaus. Das ist Ottokars Glück und Ende. Hat man je sowas gehört?